begrenzte mein Reich. Zählt auf einen purpurnen Mantel und sagte die Worte so weit. Sie sagte, das Licht bricht in Scherben. Sie sagte, die Spiele. Thank you.